Das wäre eine ganz eigene Sendung, jetzt über Marokko zu erzählen. Das hat unheimliche Wellen geschlagen. Also man kann noch heute, und das ist ja nur schon 15 Jahre her, kann man noch viele so musikalische Archetypen bei marokkanischen Bands hören. Und sei es nur dieser Marlon Klein typische Trommelwirbel, das ist so ganz, ich meine, das ist banal, aber solche Sachen gab es vorher da gar nicht. Ne? So bestimmte Soundelemente wurden übernommen, haben mit Sicherheit auch nach Algerien rüber gestrahlt und den Rai ein bisschen beeinflusst. Und dann kamen noch unheimliche Glücksfälle hinzu, dass nämlich Fata Morgana, der Hauptsong von dieser Scheibe, dass der bei einer brasilianischen Seifenoper als Titelsong genommen wurde. Daraufhin lag uns ganz Südamerika zu Füßen. Das war natürlich auch toll. Sobald sie jedoch nach Deutschland zurückkehrten, merkten sie, dass der Prophet im eigenen Land nicht viel gilt. Die 90er Jahre haben die Dissidenten eher ruhig angehen lassen. Sie zogen sich ins deutsche Hinterland zurück und nahmen nur noch große Angebote, die meist aus Übersee kamen, an. Seit 5 Jahren spielen sie wieder auf Festivals wie Roskilde, Glastonbury, Montreux oder den Berliner Jazztagen. Wie ist eigentlich heute die Aufgabenverteilung innerhalb der Band? Ich bin nach wie vor der Außenminister, darum sitze ich ja hier. Marlon betreut das Studio in Bielefeld. Ich bin eigentlich so mehr oder weniger hauptsächlich unterwegs, wohne aber in München und in Berlin. Der Frido wohnt in der Nähe von Nürnberg und führt dort unseren gemeinsamen Exilverlag, wo wir Musik aus aller Welt, die uns so begegnet ist, dem germanischen Publikum zugänglich zu machen versuchen.